Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Verehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger auf der Tribüne, liebe Menschen im Stream. Frau Ministerin Schulze, Sie haben in den Ausführungen zum Einzelplan 6 im Ausschuss deutlich darauf hingewiesen, dass die Gesamtmittel mit 6,65 Milliarden Euro die höchsten aller Zeiten sind. Das ist natürlich in absoluten Zahlen betrachtet richtig. Der entscheidende Punkt ist aber, die Finanzierung der Hochschulen bleibt weit hinter dem Nötigen zurück. Schaut man sich mal die Auslastungsquoten einiger Hochschulen aus dem Jahr 2010 an, dann vermeldet die Rheinisch-Westfälisch-Technische Hochschule Aachen 114%, die Ruhr-Uni Bochum 116%, die TU Dortmund 110%, die Fachhochschule Aachen 146%, die Fachhochschule Köln 125%. Man kann das so fortsetzen. Die Studierendenzahlen für 2011 und 2012 werden aufgrund der doppelten Abiturjahrgänge, von denen Sie ja alle gewusst haben, natürlich noch höher sein. Die Unterfinanzierung hat daher auch voraussehbar klare Folgen. Überfüllte Hörsäle, höhere Numeri Clausi, gestiegene Belastungen für Lehrende und Lernende, Qualitätseinbußen an jeder Ecke, Streit um Seminarbelegung und so weiter und so fort. Dennoch muss man die Hochschulen loben für ihre Bemühungen. Die tun dort das möglich, alles, was sie können, und für deren Anstrengungen ist ihnen ausdrücklich zu danken. Die Landesregierung sagt, wir wollen möglichst alle Bildungspotenziale erschließen und kein einziges Talent zurücklassen. De facto werden aber Talente zurückgelassen. Alle Anstrengungen sind bisher Investitionen in die Grundsubstanz unserer Hochschulen und nicht On-Top-Ausgaben. Sie werden aber gerne so dargestellt. Die Landeshochschulrektorenkonferenz der Universitäten hat eine Forderung geäußert nach einem Mehrbedarf zur Schaffung einer auskömmlichen Kapazität von insgesamt 800 Millionen Euro. Für uns Piraten heißt das, da hat jemand mit den Auslastungszahlen wirklich mal gerechnet. Die Aussage, dass den Hochschulen noch nie so viele Mittel zur Verfügung gestellt wurden wie in diesem Jahr. Überprüfen wir das einfach mal. In den Maßnahmen wird von einer Steigerung der Mittel um 433 Millionen Euro gesprochen. Davon sind 148 Millionen Mittel, die gemäß der Vereinbarung aus dem Hochschulpakt 2020 sowieso fällig werden, sowie 124 Millionen Euro für die Kompensation der Studiengebühren. Apropos Studiengebühren. Die Neverending Story in Nordrhein-Westfalen ist entschieden, liebe Kolleginnen von Schwarz-Gelb. Wir Piraten werden die Abschaffung der Studiengebühren auch in Zukunft von unserer Seite her vehement verteidigen. Im Übrigen ist hier an der Stelle mal der deutliche Hinweis angebracht, dass schon die Einführung der Studiengebühren in Deutschland von Anfang an völkerrechtswidrig war. Die Bundesrepublik hat den UN-Pakt über kulturelle, wirtschaftliche und soziale Rechte 1968 unterschrieben und unter Willy Brandt wurde er im Parlament 72 ratifiziert. Daran haben die Vertragsstaaten in Artikel 13.1c die Verpflichtung übernommen, dass, ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, Hochschulunterricht auf jede geeignete Weise, insbesondere durch allmähliche Einführung der Unentgeltlichkeit und nicht der Gegentrend, jedermann gleichermaßen entsprechend seinen Fähigkeiten zugänglich gemacht werden muss. Man kann die UNO natürlich als Papiertiger betrachten, man kann solche Verträge nicht ernst nehmen, die FDP ist damals dabei gewesen, also ab und zu empfiehlt sich mal ein Blick in die Geschichtsbücher. Was dieser Landesregierung allerdings zu Recht auch vorgeworfen werden muss, das Wahlversprechen zur kompletten Gegenfinanzierung der Mittel, ist nicht gehalten worden. Wir haben einen deutlichen Handlungsbedarf, die Qualität der Lehre weiter zu steigern. Und ich muss das auch nochmal anerkennen, Frau Ministerin Schulze, Sie haben mit Sicherheit in Anbetracht der Bewältigung der doppelten Abiturjahrgang keine leichte Aufgabe. Wir fühlen da mit Ihnen, aber viele Probleme scheinen hausgemacht. Vor allen Dingen verstehe ich nicht, warum im Ausschuss immer wieder über diese Frage gestritten wird, als grundsätzlich mal über Hochschule und Wissenschaft nachzudenken. Ich finde, in diesem Kontext sollten auch Union und FDP einmal schlicht verbal abrüsten, denn Rüttgers und Pinkwart waren an G8 ja nachweislich beteiligt. Das sprichwörtliche Kind ist nun im Brunnen und was folgt, ist ein leider unverantwortlicher Umgang mit einer ganzen Generation Studierender. Junge Erwachsene, die sich wirklich engagieren und bilden wollen, das merkt man ja an den Zuwachszahlen, werden aufgrund von sogenannten Sachzwängen in ihrem Lebensweg beeinträchtigt. Genau diese Sachzwänge haben sich auch im Haushaltsverfahren wieder gezeigt. Wir haben beantragt, die Mittel für die Studentenwerke um 1,5 Millionen zu erhöhen. Im Gegensatz zur FDP haben wir es für nötig befunden, doch nochmal einen Antrag zu stellen, sogar zwei. Also ich denke, wir Piraten zeigen damit, dass wir unserem Beispiel an konstruktiver Politik, unseren Vorstellungen dort folgen. Das Problem existiert schon seit Anfang des Jahres und es wäre auch durchaus möglich gewesen, gemeinsam mit den Studentenwerken etwas zu bewegen. Da kamen ja auch Vorschläge, auf deren Bitten doch mehr Mittel zur Einstellung von zusätzlichen Bearbeiterinnen und Bearbeitern bereitzustellen, fand die Landesregierung nur die Antwort, dass sie für das nächste Jahr etwas plant. Das Problem ist aber sehr aktuell und es wird ein Teil der Studenten erheblich darunter leiden. Stattdessen aber werden völlig unnötig Mittel bereitgestellt für ein Online-Self-Assessment-Verfahren, das man mit drei Klicks im Internet heute schon erreichen kann. Ich verstehe nicht, warum die Landesregierung dort versucht, das Rad nochmal zu erfinden. Die Dinge gibt es doch schon. Die Folgen werden sein, dass Studierende ein ganzes Semester oder ein halbes Semester ohne finanzielle Unterstützung auskommen müssen. Dann springen natürlich die Eltern ein, wir kennen das. Tut mal gut, ab und zu mit Studenten zu sprechen. Sie sind mit dem Anspruch angetreten, Hürden im Bildungssystem zu beseitigen und Sie finden dort die Unterstützung der Piratenfraktion. Das ist überhaupt keine Frage. Deswegen fordern wir Sie auf, lassen Sie einmal Taten folgen und in dem Zusammenhang ein paar Vorschläge. Lassen Sie uns mal gemeinsam über Zukunft nachdenken. Erstens, Bahnhofsdenken. Wenn ein Verkehrsplaner immer nur neue und vielleicht größere Bahnhöfe bauen und umbauen würde, statt die Frage nach einer reibungslosen Verkehrsregulierung zu stellen, würden wir sehr schnell die Leute in den weißen Kitteln rufen. Wir müssen, wenn wir auch die Forderung nach einem lebenslangen Lernen nicht nur zum Bestandteil bildungspolitischer Sonntagsreden machen wollen und uns auch ernsthaft dem vernachlässigten Problem der altersbedingten Chancenungleichheiten stellen wollen, den Hochschulbereich als offenen Teil eines Postsekundarbereichs verstehen. Zweitens, Medienentwicklung. Sie macht es schon seit längerer Zeit für jedermann, jeder Frau möglich, an jedem Ort an didaktisch aufbereitete Informationen zu kommen. Die Chance, hier ein Lernen und Lehren in einem sozial gestützten, ubiquitären Bildungssystem zu nutzen, ist bislang zugunsten desintegrierter Lösungen verhindert worden. Viele unserer Probleme, hier vor allem die Kapazitätsprobleme, könnten gelöst werden, würde das Studium im Medienverbund in die Hochschulen integriert, statt weiterhin ein relativ isoliertes Landesfernlehrinstitut zu betreiben. Die Kompetenz, die dort vorhanden ist, lässt sich auch anders verwenden. Mit dualen Studiengängen, drittens, sind vor allem in anderen Bundesländern auch gute Erfahrungen gemacht worden. Dieser Weg berufsqualifizierender Studienabschlüsse ist sinnvoller, als weiterhin nur auf den Bachelor zu setzen, der sich als Potjemkinsches Dorf in der Perversion des Hochschulstudiums als zunehmendes Bulimie-Lernen erweist. Wer A sagt, viertens, muss auch nicht unbedingt B sagen. Der Bologna-Prozess hat nunmehr 10 Jahre seine Erwartungen nicht erfüllt. Bevor wir weitere Generationen verheizen, sollten wir das mal neu denken. In der Lebensphase der Menschen wird die Zeit der Berufstätigkeit immer kleiner werden. Erst recht, wenn wir lernen, den Produktivitätsfortschritt zugunsten eines Menschenrechts auf menschenwürdige Arbeit und menschenwürdige Muße gerechter zu verteilen. Außerdem wird ein Persönlichkeitsmangel der Bachelor-Absolventen beklagt. Der Bologna-Prozess ist in seiner jetzigen Realisierung mit dem Menschenrecht auf offene Bildung nicht vereinbar. Zum Abschluss nochmal eine grundsätzliche Anmerkung. Wissenschaft ist eine Tätigkeit, die Wissenschaft. Ein Kernanliegen von Wissenschaft ist daher, und sei es auch noch so kompliziert, die Nachvollziehbarkeit, Erkenntnis und Weltverständnis, Konsens und Diskurs als kulturelles Gemeingut von uns allen. Und was machen wir hier? Wir überlassen Hochschulbewertungen Institutionen wie dem Zentrum für Hochschulentwicklung und anerkennen ihre Rankings. Rankings, die weder ihre Datensätze veröffentlichen, noch eine detaillierte wissenschaftliche Beschreibung der angewandten Methodik. Meine Damen und Herren, das nenne ich Esoterik. Wir überlassen die Bewertung unserer Hochschulen einer sich selbst als elitär verstehenden Sekte. Dabei sollte jedermann klar sein und renommierte international anerkannte Wissenschaftler, ich meine, die können wir ja nicht für blöd halten einfach, wie Chomsky, Dijkstra, Erwin Chargaff, der davor gewarnt hat, dass das L im Wort Wissenschaftler nicht zum selben L wird wie im Wort Schachtelhuber, und der Richard Sennett, ich dachte mir als Pirat, ich mache mal das mit dem Buch, das trägt einfach den Titel Zusammenarbeit, haben davor gewarnt, alles im Bereich Wissenschaft zu ökonomisieren. Die Dimension dessen, was wissenschaftliche Effizienz und Effektivität ausmacht, erschließt sich nicht allein betriebswirtschaftlich kontaminiertem Vorstellungsvermögen.